Deutschlandfunk Kultur Lesart. Wo sind sie eigentlich, die ganzen Frauen in den Chefetagen und Aufsichtsräten, die Dirigentinnen und Professorinnen, die Expertinnen in den Talkshows und zugegeben auch die Autorinnen in den Sachbuchsendungen? Deutlich unterrepräsentiert. Und weil sich heute natürlich niemand mehr ernsthaft hinstellen würde und sagen würde, Frauen seien eben nicht so begabt oder nicht so fähig oder so belastbar, deshalb sind die Sätze heute anders formuliert. Frauen wollen doch gar nicht in Führungspositionen oder, wenn eine Frau sich mal durchsetzt, Mann, ist die hysterisch. Alles Bullshit. Das meint ein Buch, das jetzt vor mir liegt, No More Bullshit, das Handbuch gegen Stammtischweisheiten. Herausgegeben von dem Frauennetzwerk Sorority und zwei der Autorinnen habe ich eingeladen, die Wiener Kuratorin Martina Schöggel und Ceci Leonard, Künstlerin in Berlin. Guten Tag beide. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Martina Schöggel, Sie sind Gründungsmitglied dieses Frauennetzwerkes und seit 2014 auch im Vorstand des Vereines Sorority, also Schwesternschaft. Das klingt ja fast religiös, wie ein Gegenpart zur Bruderschaft. Was ist das? Das ist damals in einer ganz, ganz kleinen Freundinnenrunde entstanden, weil wir einfach einen Raum gesucht haben, in dem wir über feministische Themen am Arbeitsmarkt in unseren Arbeitssituationen sprechen können. Und diesen Raum haben wir nirgends gefunden und dann haben wir uns gedacht, den machen wir uns selbst. Aber ein inklusiver Raum, also schon bewusst in Abgrenzung zu exklusiven Netzwerken, die gerade in Österreich auch sehr präsent sind, Burschenschaften, damit sind wir in Wien immer wieder konfrontiert. Davon wollten wir uns abgrenzen, beziehungsweise die auch aktiv ironisieren, daher auch der Name Sorority, Schwesternschaft. Wenn wir auf Ihr gemeinsames Buch kommen, No More Bullshit, da haben aus diesem Netzwerk 20 Autorinnen und 3 Autoren mitgeschrieben. Jeder, jede arbeitet sich an einem Klischee, an einem Vorurteil ab. Wonach haben Sie da ausgewählt? Naja, es ist so, dass dieses Thema, wie geht man mit Stammtischweisheiten um, bei uns im Netzwerk eine Frage ist, die immer wieder auftaucht. So oft ist man in Situationen, ist es im Beruf, an der Hotelbar, irgendwo zu Hause beim Familienessen mit der Tante Susi, dass man mit irgendwelchen Klischees konfrontiert ist und im Moment nicht reagieren kann. Und wir haben da so oft drüber gesprochen, wie kann man vielleicht auch mit Witz diese Situationen aufbrechen, um dann ein Gespräch beginnen zu können. Und so sind wir eigentlich von einer Sammlung an Stammtischweisheiten direkt an Expertinnen wie die Ceci beispielsweise herangetreten und haben gesagt, hey, hast du nicht Lust mit uns da eine Argumentationsvorlage zu entwickeln und uns dieses Argument zu sezieren und auseinanderzunehmen, argumentativ und mit Humor. Ceci Leonard, Sie sind bekannt vor allem durch das Zentrum für politische Schönheit, das leiten Sie. Das ist die Künstlergruppe hinter so spektakulären Aktionen wie dem nachgebauten Holocaust-Mahnmal auf dem Nachbargrundstück des AfD-Politikers Björn Höcke oder kürzlich die Webseite Soko Chemnitz, auf der mit Fotos dazu aufgerufen wurde, Rechtsradikale zu erkennen und zu melden. Also das ist sehr politische Kunst, die sich dezidiert gegen rechts außen richtet. Ist auch Feminismus automatisch zwingend links? Naja, also Feminismus ist erstmal gar nicht zwingend links. Es geht darum, Frauen zu stärken und Frauen weltweit zu stärken, nicht nur in Deutschland. Wir haben immer noch eine absolute Ungleichheit, wenn es darum geht, wie Frauen bezahlt werden, wie Frauen in der Politik und so weiter und so fort vertreten sind. 100 Jahre nach dem deutschen Frauenwahlrecht, wofür wirklich Frauen mit äußerster Radikalität auf die Straße gegangen sind und für ihre Rechte gekämpft haben, befinden wir uns wieder in einer Zeit, in der wir uns zufrieden geben mit den kleinen prozentualen Punkten, wie wir vertreten sind in der Medienlandschaft oder wie wir bezahlt werden. Immer noch sind Frauen diejenigen, die in der Halbtagsarbeitsfalle stecken bleiben, eine geringe Rente kriegen. Und das ist kein linkes Problem, sondern das ist ein gesellschaftliches Problem, das wir angehen müssen. Wir sind einfach 50% der Gesellschaft. Wir ziehen die Kinder groß und ohne starke Mütter, ohne starke Frauen keine starke Gesellschaft. Sehen Sie trotzdem einen Zusammenhang zwischen Ihren künstlerischen Anliegen, die Sie im Zentrum für politische Schönheit verfolgen, und Ihrem Engagement hier für Sorority? Ja, in jedem Fall. Ich denke, dass wir, was den Feminismus angeht, wieder viel lautere Stimmen brauchen. Das ist der Ansatz, den wir mit dem Zentrum natürlich auch gehen, eine bestimmte Radikalität. Wir haben uns einfach daran gewöhnt. Ich kann mich daran erinnern, dass ich vor ein paar Jahren noch mit Freundinnen von mir geredet habe, die in der Wirtschaft arbeiten und die dann gesagt haben, ach Quote, das brauchen wir doch nicht. Und tatsächlich erst seit MeToo aufkam, seit eigentlich ein paar Jahren erst, pro Quote, Regie und so weiter und so fort, ist es auch in gut ausgebildeten Frauenkreisen wieder gang und gäbe, auch darüber zu sprechen, dass wir ein Problem haben. Also im Gegensatz zu meiner Mutter, die noch absolute Feministin war, auf den Straßen war, was verändern wollte, sind wir eigentlich ein bisschen eingeschlafen. Und das finde ich ganz toll, dass es die Sorority gibt, dass sie mich gefragt haben, was dazu zu schreiben. Und für mich ist das ein Riesenanliegen. Und deswegen lautet auch eine ihrer ganz persönlichen Forderungen in dem Buch tatsächlich die nach der Quote und das Gegenargument Qualität statt Quote. Das ist einer von diesen Bullshit-Sätzen, wie Sie es schreiben in Ihrem Buch. Was das noch für Bullshit-Sätze sind, darüber reden wir gleich noch mit Ceci Leonhardt und mit Martina Schöggel. Deutschlandfunk Kultur. Und zu Gast sind weiter Martina Schöggel, Kuratorin aus Wien, und Ceci Leonhardt, politische Künstlerin in Berlin. Und beide sind Teil der feministischen Schwesternschaft Sorority. Und beide haben an einem Buchprojekt dieses Frauennetzwerkes mitgeschrieben. Und das Buch heißt No More Bullshit, das Handbuch gegen sexistische Stammtischweisheiten. Jedes kurze Kapitel in dem Buch, das widmet sich jeweils einem Bullshit. Also zum Beispiel dem Satz, alle Türen stehen euch doch offen, was wollt ihr denn noch? Oder du bist ja hysterisch. Oder mittlerweile werden ja die Männer diskriminiert. Picken wir das mal raus. Warum, Frau Schöggel, glauben Sie, fühlen sich manche Männer durch feministische Forderungen diskriminiert? Also ich denke, dass das sehr viel mit Macht zu tun hat. Also wenn sich Dinge für eine Gruppe in einer Gesellschaft ändern, dann geht das meistens auf Kosten einer anderen Gruppe. Also besser bedeutet ja selten für alle besser. Und wenn jetzt beispielsweise gut ausgebildete Frauen in Führungspositionen drängen, dann haben da andere Menschen weniger Zugang, weil es gibt halt eine begrenzte Anzahl an diesen Plätzen. Und da entsteht dann Neid, da entstehen Konflikte und so weiter. Aber dahinter steht, glaube ich, ein ganz, ganz großes Missverständnis, weil Feminismus sicher nicht dafür einsetzt, dass Frauen bevorzugt werden und Männer unterdrückt werden, sondern ganz im Gegenteil. Es geht darum, dass wir alle unabhängig von unserem Geschlecht gleichen Zugang zu Ressourcen, zu Führungspositionen haben. Und ich denke, dass der Versuch, diese Rollenbilder, Klischees, Strukturen, die Frauen in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden unterdrückt haben, aufzubrechen, ja nicht nur gut ist für Frauen, sondern auch durchaus Vorteile auch für Männer haben, die jetzt nicht in klassische Rollenbilder passen beispielsweise. Worin könnten die zum Beispiel bestehen, Frau Leonhardt? Die Vorteile für Männer, denke ich, sind einfach, dass wir, wenn wir anfangen, uns die Kinderarbeit zu teilen, die Familienarbeit, denke ich, dass wir als Gesellschaft einfach allgemein die Last, die wir zu tragen haben, sei es der Druck, der bis jetzt immer auf den Schultern der Männer vielleicht mehr lag, finanziell dafür zu sorgen, dass es der Familie gut geht, dass diese Last aufgeteilt wird oder dass die Arbeit, die man zu Hause macht mit den Kindern, aber auch mit den Alten, mit den Familien, das kann und ist sehr wohltuend für die Seele und für eine Gesellschaft, und dass das einfach besser aufgeteilt wird, das ist wichtig. Ich weiß nicht, tatsächlich nicht, ob es im ersten Sinne ein Vorteil ist. Also wie Frau Schöggel schon gesagt hat, es geht darum, auch Macht zu verlieren, Machtpositionen abzugeben. Und wenn 50% der Frauen mitdiskutieren und mit am Tisch sitzen, wird sich sicherlich was verändern. Und da wird man sehen, inwiefern abgegeben werden möchte. Also manche Ängste sind durchaus berechtigt. Wenn es Männern Angst macht, dass Frauen nach all diesen Jahrhunderten plötzlich auch diejenigen sind, die die Geschichten schreiben, die die Hauptrollen spielen, die rausgehen und die Welt mit verändern und in den Machtpositionen sitzen, dann in dem Sinne ja. Aber ich denke doch, dass die meisten Männer, diejenigen, die ich kenne zumindest, auch genau daran interessiert sind, davon was abzugehen. Ein weiterer Satz in Ihrem Buch, den Sie als Bullshit bezeichnen, Frau Schöggel, der lautet: Wir brauchen doch gar keinen Feminismus, wir haben Humanismus. Die Soziologin Laura Wiesböck schreibt zum Beispiel darüber. Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, und hat die Laura Wiesböck auch sehr, sehr anschaulich dargestellt in unserem Buch. Und zwar muss man sich den Begriff des Humanismus anschauen und wo der herkommt. Und das ist halt eine philosophische Geisteshaltung, die vor allem in Abgrenzung zu Geisteshaltungen, die sich an Gott orientieren, entstanden ist und sich am Menschen orientiert. Im Humanismus sind nicht unbedingt soziale Forderungen oder politische Forderungen inkludiert. Und Feminismus ist eben eine politische Strömung, die versucht, Dinge wirklich umzusetzen, die Diskriminierungsschutz fordert und versucht, gesellschaftliche Strukturen aufzubrechen. Und ich glaube, man kann sowohl Humanist, Humanistin sein und Feministin sein, aber indem man Humanist ist, setzt man sich nicht automatisch für eine Gleichberechtigung gleichberechtigte Gesellschaft an. Einen letzten Satz möchte ich noch nennen, einen letzten Bullshit-Satz, der aus Ihrem Buch stammt, der lautet: Ich hasse das Gendern von Sprache, wie das schon aussieht. Und Sie, Frau Leonhard, Sie benutzen diesen Satz und texten ihn ganz konsequent weiter und sagen: Richtig, ich hasse auch das Gendern von Sprache, wie das schon aussieht. Ich bin dafür, für die nächsten 200 Jahre nur noch die weibliche Endung zu benutzen. Die männliche hat erst einmal ausgedient. Ist Feminismus einfach nicht radikal genug zurzeit? Ich denke tatsächlich, dass er nicht radikal genug ist. Also wenn wir uns einfach die Zahlen anschauen, es ist immer noch so, dass im Bundestag die Art und Weise, wie Frauen vertreten sind, prozentual, das ist wirklich, geht ins Lächerliche. Und das heißt, dass wir absolut radikaler werden müssen damit, definitiv. Sie haben da 5 Forderungen in dem Buch. Geben Sie mal Beispiele für radikalen Feminismus. Ich glaube, wir müssen lernen, als Frauen beispielsweise zu sagen, ich möchte Macht. Ja, das ist eine Forderung, die ich in diesem Buch nenne. Warum Macht? Macht ist erstmal was sehr Männliches. Viele Frauen sagen, ach nein, wir besprechen das untereinander in einer Gruppe. Und ich denke, dass es aber wichtig ist, sich Macht zu nehmen, vor allem deswegen, weil man erst dadurch andere ermächtigen kann. Das heißt, wenn ich was verändern möchte auf dieser Welt, ist es wichtig, dass ich die Macht habe, um anderen zu ermächtigen, um etwas zu verändern beispielsweise. Oder was auch sehr wichtig ist, dass Feminismus für mich zumindest sehr viel mit persönlicher Freiheit zu tun hat. Das heißt, dass ich entscheiden darf, ob ich eine Prada-Tasche trage oder Lust habe, mich hochzuschlafen oder ob ich als Mutter zu Hause bleiben will und die Kinder zu Hause großziehen möchte. Es gäbe ja noch eine dritte Möglichkeit. Man muss sich ja nicht hochschlafen, um beruflich erfolgreich zu sein. Nein, natürlich nicht, aber das ist definitiv, das kann man auch machen. Frau Schöggel, in diesem Buch geht es um sexistische Stammtischweisheiten und wir leben in einer Zeit, in der zwar in den letzten Jahrzehnten sich eine Menge getan hat, fortschrittlich aus feministischer Sicht, gleichzeitig in einer Zeit, in der es einen gesellschaftlichen politischen Rollback gibt. Was denken Sie, wenn Sie dieses Buch in 10 Jahren nochmal überarbeiten, werden dann noch mehr Bullshit-Stammtischweisheiten drinstehen oder weniger? Also natürlich würde ich mir wünschen, wir würden das Buch in 10 Jahren schon nicht mehr brauchen. Ich fürchte aber, dass, wenn ich mir allein anschaue, was wir noch für eine Liste an Themen hätten, die wir noch mit ins Buch packen hätten können, dass es nicht so schnell gehen wird. Umso wichtiger ist es aber, glaube ich, diese Debatte zu führen und mit Menschen auch in Dialog zu gehen und über diese Klischees zu sprechen. Weil am Ende des Tages das Gespräch direkt hilft, glaube ich, am meisten, um was zu verändern. Und das ist auch das, was wir mit dem Buch machen wollen. Wir wollen Lust machen, in diese Diskussionen einzusteigen und aufzustehen und laut zu sein, wenn Leute aufgrund ihrer Identitätsmerkmale herabgewürdigt werden. Martina Schöggel und Ceci Leonhard von der Schwesternschaft Sorority haben ein Buch gemeinsam herausgegeben, noch mit anderen Frauen. No More Bullshit, das Handbuch gegen Stammtischweisheiten. 19,90 Euro ist bei Krämeyer und Scheriau erschienen. Vielen Dank Ihnen beiden. Dankeschön. Dankeschön. Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.